Sowas in dem Klavier, was Gerard hat, sind Kinderfotos. Nee, nicht in dem Klavier. Ich bin doch gerade mein Zimmer auf am Räumen und dann habe ich noch alte Fotoalben gefunden, die jetzt einen neuen Platz suchen. Ich habe das tatsächlich mal gehabt. Ich habe eine Klavierschülerin gehabt, die hatten gesagt, wir haben ein wunderschönes Klavier, aber dann fängt es also an zu spielen und bei den mittleren Tönen scheppert es und kracht es, also wie bei so einem alten Western-Salon-Klavier. Und alles andere war aber wunderbar. Und die sagten, ja, das ist immer so, da kann man nichts machen. Und ich denke, das kann ja nicht sein. Dann haben wir erstmal den ganzen Müll von dem Klavier runtergeräumt, was tonnenweise von Bildern und Schachteln und Schmuck und egal was. Hab das Klavier aufgeklappt, weil ich weiß, wie so ein Klavier aufgeht. Hab die vordere Wand rausgemacht. Und was ist drin? Eine Schmuckschatulle von der Oma. Die hat sie da drin versteckt. Die war seit zig Jahren da drin und da gehen halt die Hämmer nicht. Da haben wir diese Schmuckschatulle raus. Riesenüberraschung, dass sie da was gefunden haben und das Klavier geht wieder. Ja, auch nicht schlecht. Wirklich wahr, ja. Ja, das ist schon schön. Ne? Früher hatte das unten das Klavier, was wir haben, seinen eigenen Raum, sage ich mal, im Esszimmer. Da stand es in so einer Mulde drin. Meine Mutter hat noch jahrelang gespielt, ne? Und jetzt ist es zwar immer noch schön anzugucken, aber es spielt einfach keiner mehr. Und dafür ist es eigentlich auch zu schade, weil besser dadurch würdet ihr ja auch nicht, ne? Wenn es jahrelang nur hier rumsteht und staubt. Weißt du, was das für eine Fabrikat ist? Nee, ich war gerade am gucken. Normalerweise war ich gewohnt, dass das immer irgendwo draufsteht, aber ich finde es gerade nicht. Also wenn es normalerweise steht es ja irgendwo über den Tasten und aber in jedem Fall steht es also innen drin, aber man muss halt wissen, wie man es aufklappt. Ja, das ist natürlich die Frage. Wie klappt man das auf? Das weiß ich allerdings auch nicht. Es Über ist ein den Tasten. normales Wandklavier, oder? Ah, guck mal da. Obers und Reishauer. Dresden. Ah, Dresden, okay. Dann auch unter der Klappe stand das. Bist du jetzt direkt am Klavier? Ja, genau, ich bin jetzt direkt am Klavier. Na, drück doch mal drauf, Oh, hier. dass ich mal hören kann. Drücke mal drauf. Ich kann aber gar nicht so viel spielen. Ich Ja, konnte eins das nach. mal. Mach mal eine weiße Taste nach der anderen der Reihe nach. So. Oh. So, ach, hat er mehr, ne? Muss man ja auch vorne anfangen, ne? So, und von der Mitte noch mal nach unten. Bitte. So. So. Ja, also das passt. Wenn das jetzt jemand nehmen würde, dann muss er es abholen und stimmen dann erst ein halbes Jahr nach oder ein Vierteljahr nach dem Transport. Also auf keinen Fall jetzt vor dem Transport stimmen, das wäre rausgeschmissenes Geld, weil das beim Transport sich wieder ein bisschen verzieht. Ach so, okay. Ja, Hätte ich jetzt aber auch nicht so wie es gedacht. jetzt ist, das ist also relativ passabel. Es muss gestimmt werden, definitiv, für richtiges Spielen. Aber also es ist jetzt nicht im Eimer. Manchmal sind sie ja so verzogen, da kriegst du es nie wieder hin. Dann kannst du es also nicht ernsthaft jemand spielen lassen. Aber was du mir gerade vorgespielt hast, ist absolut im Rahmen. Und wenn es wirklich irgendwie mal woanders hinkommt, dann transportieren lassen, paar Monate stehen lassen und dann erst stimmen. Und dann ist es wunderbar. Klingt auch schön, ja? Okay. Ja, kann natürlich sein. Wir haben das vor einem Jahr, ist das letzte Mal gestimmt worden, aber in der Zeit ist es natürlich auch von einer Etage in die zweite Etage gekommen. Ne? Ja, und da Wo es sind da also auch stimmen. sind kleine Schwebungen drin, aber es ist nichts Dramatisches, also wirklich nur Feinheiten. Das Letztes hörst Mal du? so, ja, deswegen. Wahnsinn. Ist ja so, wenn du eine Taste anschlägst, dann schlägst du damit drei Saiten gleichzeitig an, innen drin. Und diese drei, die müssen alle im Prinzip gleich gestimmt sein, sonst hört sich das eben so schräg an. Und wenn die mal total verstimmt sind, dann ist es halt, wie gesagt, wie man so aus Westernfilmen klingt, dann so kaputte Western-Saloon-Klaviere. Aber da bist du weit weg von. Das ist alles gut. Wahnsinn. Ich meine, ich finde es eigentlich schade, ne? Wenn ich die zwei linke Hände dafür hätte. Ne? Aber ich kriege einfach beide Hände nicht unterschiedlich koordiniert fürs Spiel. Das funktioniert einfach nicht. Die Hände geht noch. Da geht es ja um die Finger. Ja, okay, die Finger oder so. Das kriege ich einfach nicht hin. Also, ich kann nichts mit der linken Hand unterschiedlich machen wie mit der rechten. Das funktioniert beim Klavierspielen überhaupt nicht. Schon oft genug probiert. Ja, da musste man mit der linken Hand in die Luft ein Dreieck malen und gleichzeitig mit der rechten Hand einen Kreis. Da geht's los. Da versage ich ja schon. Gut, dass wir Podcast machen, dass das jetzt keiner sieht. Ja, genau. Es wäre dramatisch, wenn das jemand sehen würde. Aber Markus, du als Schlagzeugspieler musst ja auch mit beiden Händen verschiedene Sachen machen. Ja, ich mache das ja irgendwie schon länger und mit vielen Pausen, aber als ich angefangen habe, ohne Schlagzeug oder ohne Musiklehrer, hattest du ja überhaupt keine Ahnung, was du da machst oder nicht machst. Und Spielst ich du wollte. da in deiner Kapelle das Drumset oder andere Schlagwerkinstrumente? Zu 99,9% spiele ich das Schlagzeug, aber wenn du zum Beispiel im Studio irgendwie mal eine Rassel drüber legen musst, klar, das mache ich dann auch, ne? Okay, aber das Schlagzeug, das ist ja schon sehr anspruchsvoll, weil eben, ja, dann musst du die Füße müssen ja auch noch was machen. Und das ist doch schon ziemlich schwierig. Ich sehe mich eigentlich nicht als Schlagzeuger, oder ich wollte früher als Kind, ich wollte immer Musik machen. So, also erster Schritt war irgendwie Gitarre, war ich zu doof zu. Zweiter Schritt Bass, war ich auch zu doof zu. Und dann habe ich in der Schulband einen gesehen und denke, auch dieses Überkreuz, das kriegst du auch noch hin, weil den Fuß habe ich nicht gehört, weil die Bassdrum zu leise war. Das böse Erwachen kam erst später. Aha. Du brauchst ja zwei Füße. Ja. Für die Nein, aber Reihen. ich hatte da erst nur die Hände gesehen und da denke ich, oh, das kriegst du auch hin. Ja, klar, aber jetzt macht's doch Spaß, oder? Ja, ich hatte jetzt wieder ein paar Jahre Pause. Ich spiele jetzt gerade mal fast ein Jahr wieder. Wo ist das? Wie heißt die Band oder Kapelle oder was das ist? Sekunde, ich suche gerade mal den Link. Siehst du mal, ich bin damals in den Trommlerchor gegangen und wollte, oder im Trommler und Freikorps und wollte unbedingt Trommel lernen und das war nicht mehr frei, so musste ich mich auf Querflöte beschränken. Ach, jetzt wird es ja immer interessanter. Gerard spielt also Querflöte. Ja, ich habe jahrelang in dem Trommler- und Pfeifferkorps gespielt, aber damals einfach, das war so mitten während der Ausbildung und habe das nachher dann sein lassen, weil das einfach mit Proben und einfach alles zu viel wurde. Ne? Dann waren zu viele Hobbys und ich musste mich dann einfach erstmal auf die Ausbildung konzentrieren und habe danach auch irgendwie wieder vergessen anzufangen. Ist es dann diese Spielmannszug-Querflöte? Oder ich weiß nicht genau, wie die heißt. Ja, Piccolo-Flöte, ja. Diese Piccolo, Spielmannszugflöte, so mit. die gibt es ja mittlerweile auch in zig verschiedenen Ausführungen irgendwie. Ne? Und die hatten damals aber nicht nur diesen typischen Spielmannszug drauf, ob man immer so König abholen und sowas, ne? Sondern wir haben dann noch teilweise wirklich angefangen, weil wir gerade einen von Holland einen Dirigenten hatten. Von einer ganz, also hier bei uns in der Ecke zumindest, von Montfort heißt die Gruppe. Ganz, ganz bekannt. Habe ich Und schon gehört, ja. ja, und mit dem haben wir angefangen, der hat uns darauf getrimmt auf Konzertstücke und auf Musicals. Das ist natürlich schon eine ganz, ganz andere Nummer, ne, als wenn man hier mal eben kurz den Hol dich dem Königspaar spielt, ne? Das ist natürlich. War Ja, aber auch sehr interessant. gerade die Holländer sind ja da fast führend. Ich kenne das ja auch. Ich mache ja symphonisches Blasorchester und das ist eben auch mittlerweile weit weg von Umpapa und Marschmusik, sondern eben. Ja, Wahnsinnsstücke. Und immer die Holländer. Wir haben jetzt einen holländischen Dirigent gekriegt und der schafft also ein Ding nach dem anderen ran. Nie gehört, aber tolle Musik. Nicht alles, aber vieles. Ja, die haben da auch gern, guck mal, wenn ich das sehe, so wo wir angefangen haben, wo ich mit dem Trommlerchor angefangen habe, hatten wir einmal die Woche Proben. Das war immer donnerstags. Und dann kam der holländische Dirigent von Montfort rüber und da war das dann viermal die Woche. Der sagte, Jungs, da müssen wir drin kriegen. Da sind halt die Was? Ansprüche auch etwas höher gewesen. Viermal die Woche. Das habe ich ja noch nicht Ja. gehört. Wow. Viermal die Woche. Und dann auch nicht wirklich, dann nicht nur wirklich im Raum selber, sondern er hat das wirklich sehr schön gemacht. Dann wurden hier im Dorf die Straßen abgesperrt und dass man auch wirklich dann auch gleichzeitig marschieren lernt. Ne, zu diesem Lied halt irgendwo, dass man das direkt in einem mitkriegt. Nur nicht, dass das eine und das andere, sondern er wollte, dass man direkt beides zusammen kann. Naja, gerade bei so einem Trommlerchor ist das ja wichtig. Das gehört einfach dazu. Und Das bringt ja nichts, wenn du dann nur im Raum übst und dann musst du plötzlich laufen und dann ist alles anders. Ne? Genau, das ist es. Ich meine, marschieren ging noch, ich war bei der Bundeswehr, das krieg dich drin. Aber das Spielen dabei noch gleich, das ist wirklich eine große Herausforderung für mich. Wenn man sich auf alles konzentrieren muss. Und ganz schlimm würde es, wenn der Vordermann halt irgendwie den Tritt verpasst. Wenn du ihm in die Hacken läufst und auch gleichzeitig dann aufhörst zu spielen, weil du irgendwie gerade erstmal nicht wieder sortieren musst. Weil das fällt nicht auf, wenn das einer macht von, weiß ich nicht, 40 Mann, ne? Aber wenn dann auf einmal 10, dann hört man das schon. Ja, und immer noch, also allein geradeaus gehen. Also ich habe das auch ein bisschen mal gemacht. Ich war jetzt nicht bei der Bundeswehr, aber wenn du Blasmusik machst, dann kommst du nicht drum rum, dass du gelegentlich auch mal marschieren musst. Und ja, es ist echt anspruchsvoll. Vor allem, wenn man eben dazu noch Musik macht. War auf jeden Fall sehr interessant. War zwar nicht das Instrument, weil ich spielen wollte, aber hat mir nachher doch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich auch wieder ärgern, dass ich nicht weitergemacht habe. Aber jetzt mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, das würde so lange dauern, bis ich da wieder drin bin. Weil du dann ja, bevor du mitmarschieren darfst, auch erstmal 4 Lieder auswendig können musst, komplett, bevor du überhaupt mitmarschieren darfst. Ja, da müssen wir eben die Woche doch auf 9 Tage verlängern, damit du deine 10 Podcasts, dein Dartspielen, deine Geocoins, dein Wohnmobilfahren alles schön unterbringst und eine Familie hast du ja auch noch. Genau, die habe ich auch noch. Mal Gott sei Dank, mit Wohnmobil fahren ist die Familie damit integriert. Sehr schön, ja. Wart ihr eigentlich jetzt Das weg im ist. Sommer? Ja, wir waren jetzt, ja, wir waren ja die eine Woche, waren wir wo am Bob waren, beim Sommerfest. Ach ja, richtig, genau, Danach hast du ja sind wir berichtet, ja ja. nach Magdeburg gefahren für die Woche. Magdeburg Angern die Ecke und danach eine Woche Polnische Ostsee. Also nächstes Frühjahr Allgäu, wir wollten ja mal Bogenschießen zusammen. Ja, wenn das neue Wohnmobil bis dahin da ist, komme ich gerne runter. Aber die haben so. Bin mal gespannt. Wir werden es ja hören. Genau. Wenn man sich, man muss sich erstmal für eins entscheiden und dann so Juni, Juli rum, wenn man Glück hat, kriegt man es dann. Aber wir werden sehen. Ja, nächstes Jahr auf jeden Fall. Also die Richtung möchte ich auf jeden Fall da mal runter. Habe ich dieses Jahr drauf verzichtet. Nächstes Jahr möchte ich da gerne runter. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Das ist eine Ecke, da war ich schon Ewigkeit nicht mehr. Ja, wir haben dieses Oh, Jahr zu Hause Urlaub gemacht, weil wir wohnen ja in einer Urlaubsregion. Wir haben gesagt, wir nutzen mal wirklich alles aus, was wir hier rundherum haben. Das Wetter war auch teilweise wesentlich besser wie in Italien oder sonst irgendwo. Die Kollegen, die berichten mir gerade alle, was wir für furchtbares Regenwetter überall hatten. Wir waren im Allgäu, es war immer 30 Grad, bis auf diese 4 heftigen Regentage. Es war absolut genial. ach, da hatten wir Gott sei Dank auch wirklich Glück mit. Ne? Also bis auf 2 Tage, die wirklich komplett in Polen verregnet waren und einen halben Tag in Magdeburg, hatten wir auch die ganzen 2 Wochen oder 2,5 Wochen richtig schönes Wetter. Also da kann ich mich auch nicht beklagen. Wurde erst wieder doof, als wir hier runterkamen. Zu uns. Aber dann fällt vielleicht die Arbeit auch etwas leichter. Ja, das stimmt wohl. Das ist dann immer ganz schön. Ja, komm, lass es draußen regnen. Ich bin eh in der Halle und muss arbeiten. Dann stört mich das nicht. Wenn du dann aber aus dem Urlaub nur Mistwetter hattest und dann zurückkommst und 30 Grad zu Hause hast und du musst wieder arbeiten, glaube ich, regt man sich richtig auf. Das ist brutal, ja. So, ich drücke jetzt hier mal den Stoppknopf. Das war auf jeden Fall ein sehr musikalischer Raucherbalkon. Bis zum nächsten Mal.